Letztlich werden Vorwürfe laut, die Volkspolizei habe noch lange nach der Wende wichtige Akten vernichtet. Peter Heinemann fasst den Tag in Ostberlin zusammen. Geht es nach Peter Michael Distel, dem umstrittenen noch DDR-Innenminister, dann hat alles seine Ordnung und die Führung der Ostberliner Volkspolizei versucht nicht, sich durch eine groß angelegte Aktenvernichtung ihrer Vergangenheit zu entledigen. Nach einem Dementi aus dem DDR-Innenministerium von heute Mittag habe Distel eine derartige Anordnung zur Vernichtung geheimer Verschlusssachen nicht erteilt, da solche Entscheidungen in die Kompetenz der FOPO-Dienststellen fallen, die die Dokumente herausgegeben haben. Was war geschehen? Nach einem Bericht der Taz, die Tageszeitung, unter der Schlagzeile Großeinsatz für FOPOs am Reißwolf, geheimste Verschlusssachen werden vernichtet, der hier in Ostberlin für großes Aufsehen und wieder einmal für politische Unruhe sorgte, soll die Ostberliner Volkspolizei auf Anweisung des Polizeivizepräsidenten Hartmut Preis damit begonnen haben, Unterlagen über die Tätigkeit der Volkspolizei, die nicht mehr für den täglichen Gebrauch vorgesehen sind, zu vernichten. Zu den für den Reißwolf bestimmten Unterlagen gehören viele Akten aus der Ära Honecker, die bislang als Verschlusssache der Geheimhaltung unterlagen. Unter anderem seien Einsatzbefehle, Einsatzprotokolle und politische Einschätzungen darunter. Die Akten werden als äußerst brisant eingestuft. Diese Aktion stieß bei dem Westberliner Innensenator Petzold und dem Ostberliner Innenstadtrat Krüger auf schärfsten Widerspruch. Senator Petzold dazu: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Distel davon nichts weiß. Petzold, der nach dem 3. Oktober die Polizeihoheit auch für Ostberlin übernimmt, kündigte an, dass jeder zur Verantwortung gezogen werde, der die Aktenvernichtung angeordnet oder geduldet habe. Nun heißt es heute dazu aus dem DDR-Innenministerium, die Vernichtung betreffe ausschließlich Duplikate, also Zweitschriften, die sich in FOPO-Inspektionen und anderen nachgeordneten Dienststellen befinden und für die künftige polizeiliche Arbeit nicht mehr benötigt würden. Die Originaldokumente befinden sich nach wie vor vollständig und geordnet im Archiv des Ostberliner Polizeipräsidiums und stünden den künftigen Dienstherren zur Verfügung. Mag sein, wer aber kontrolliert die einstigen Staatskontrolleure bei ihrer Aktion am Reißwolf und ob es sich dabei tatsächlich ausschließlich um Zweitschriften handelt? An dieser Frage ändert auch nichts eine Art Garantieerklärung von Volkspolizeipräsident Dirk Bachmann über die angeblich ordnungsgemäße Archivierung aller Dokumente. Von nicht sachgerechter Archivierung war im Taz-Bericht überhaupt nicht die Rede, sondern von Aktenvernichtung im Reißwolf durch die Volkspolizei. Chefinspektor Dirk Bachmann meinte aber, alles habe seine Ordnung und geschehe in Vorbereitung auf die Übergabe der Ostberliner an die Westberliner Polizei. Man wolle nur, so Bachmann, einen exakten Datenbestand schaffen, der von Vervielfältigungen und Doppelungen frei sei. Das klingt bürokratisch. Ob es der Aufarbeitung von Schuld und Unschuld für Täter und Opfer gleichermaßen dienlich ist, darf zumindest bezweifelt werden. Carla, nimmt Michail Gorbatschow den gleichen Platz ein wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker? Bei uns in der Bundesrepublik wohlgemerkt. Zu Hause in der Sowjetunion ist er umstritten. Am Sonntag demonstrierten Zehntausende in Moskau gegen den ersten Mann im Riesenreich und gegen Ministerpräsident Ryschkow. Immer lauter wird der Ruf nach einem schnelleren Übergang zur Marktwirtschaft. Und Gorbatschow reagiert. Er will das Volk entscheiden lassen, ob Grund und Boden reprivatisiert werden sollen. Aus Moskau, Roland Haug. Die Marktwirtschaft ist für das Volk und nicht für die Mafia oder die Parteibonzen. Und das Volk ist müde, es kann nicht länger warten. Solche und ähnliche Slogans waren auf den oft witzigen Transparenten zu lesen, die gestern Abend Zehntausende von Demonstranten durch die Straßen Moskaus getragen haben. Auf der Abschlusskundgebung forderten dann 200.000 Moskauer den Rücktritt des Ministerpräsidenten Ryschkow wegen Unfähigkeit in wirtschaftlichen Dingen. Wer nun geglaubt hatte, Gorbatschow lasse sich von Volkeswille beeinflussen, der sah sich heute im obersten Sowjet eines Besseren belehrt. Der Sowjetpräsident sprach sich knallhart gegen Veränderungen an der Machtspitze aus. Er sagte, ein Durchrütteln der obersten Machtetage sei für ihn völlig unannehmbar. Wenn man das dennoch versuche, so Gorbatschow, stürze man das Land in schwere politische Turbulenzen. Und das auch noch zu einem Zeitpunkt, wo man doch genau das Gegenteil brauche, nämlich Konsolidierung. Der sowjetische Präsident sympathisiert offensichtlich mit Ryschkows Wirtschaftsprogramm. Nach den Vorstellungen des sowjetischen Regierungschefs kann in dieser historischen Situation nur eine vom Staat regulierte Marktwirtschaft aus der Systemkrise herausführen. Die Wirtschaft der UdSSR, so die Bedenken des Ministerpräsidenten, sei einfach noch nicht in der Lage, den vollständigen Wechsel in die Marktwirtschaft zu verkraften. Ryschkow ist gegen die völlige Freigabe der Preise. Er will diesen Schritt erst sehr viel später machen, wenn das Land wieder Tritt gefasst hat. Der nach anderen Würden zweitwichtigste Mann im Staat der UdSSR befürchtet, dass, wenn man allzu forsch vorgeht, der Lebensstandard der Bevölkerung um 30% sinkt und dass die Inflation in astronomische Höhen klettert. Deshalb seien soziale Abstützungsmaßnahmen erforderlich. Gorbatschow scheint diesen Gedanken verinnerlicht zu haben. Obwohl noch immer Marxist und damit dem Gedankengut des philosophischen Materialismus verpflichtet, spricht er nun plötzlich von den Interessen der Stimmung, der Psychologie der Massen, die man berücksichtigen müsse. Auf keinen Fall dürfen die Menschen mit Gewalt in neue Formen des Wirtschaftslebens, gemeint ist das von dem konsequenten Marktwirtschaftler Schatalin vertretene Programm, gepresst werden. Bis zu der heutigen Sitzung des Obersten Sowjet hatte es so ausgesehen, als sei der Rücktritt Rischkows, dieses Mannes ohne besondere Eigenschaften, nur noch eine Frage der Zeit. Nicht nur eingefleischte Radikalreformer, auch die Mehrzahl der sowjetischen Kommentatoren waren der Meinung, dass der ebenso stur und einfallslos agierende Regierungschef bald geopfert werde. Bagdad angegriffen werden sollte. Aus Amman, Marcel Pott. Ein radikaler Palästinenserführer, der sich gegenwärtig in der jordanischen Hauptstadt Amman aufhält, hat damit gedroht, amerikanische und westliche Ziele anzugreifen, wenn der Irak in einen Krieg hineingezogen werde. Wir haben unsere Finger am Abzug, falls die USA gegen Bagdad oder gegen den Irak militärisch vorgehen sollten, sagte Georges Habash, Chef der militanten Volksfront für die Befreiung Palästinas, die zu den bedeutenden Gruppierungen innerhalb der PLO gehört. Habash fuhr fort, er repräsentiere keine Terroristen, sondern Palästinenser, die Unterdrückung und Ungerechtigkeit nicht mehr hinnehmen wollten. Ihre Stimme werde sich gegen die westliche Aggression erheben, bis der Sieg notfalls mit Selbstmordaktionen erzwungen sei. Der Palästinenserführer befindet sich zum ersten Mal seit 20 Jahren in Amman und galt bisher als einer der schärfsten Widersacher von König Hussein von Jordanien, den er 1970 im sogenannten Schwarzen September einem blutigen Krieg zwischen der jordanischen Beduinenarmee und palästinensischen Guerillas versucht hatte zu stürzen. Georges Habash hat hier in Jordanien an einer pro-irakischen Konferenz teilgenommen, die am Montag zum Heiligen Krieg gegen die fremden Truppen am Golf für den Fall aufgerufen hatte, dass der Irak angegriffen werde. Die Tatsache, dass er nach Jordanien einreisen konnte, um einer Veranstaltung beiwohnen zu können, die nicht nur unter der Schirmherrschaft von König Hussein stand, sondern darüber hinaus unverhüllt die irakische Position in der Golfkrise unterstützte, macht die Veränderung der politischen Landschaft im arabischen Lager deutlich. König Hussein von Jordanien, der sich schon vor der Golfkrise von den USA und dem Westen hilflos der israelischen Bedrohung ausgesetzt sah, versammelt nunmehr radikale pro-irakische Elemente um sich, die seine früher ausgleichende und gemäßigte Politik in Frage stellen müssen. Denn der König hat Georges Habash und Nayef Awadmi, den Chef der ebenfalls militanten Demokratischen Front zur Befreiung Palästinas, am Sonntag persönlich empfangen und damit zu erkennen gegeben, dass er mit diesen ehemaligen Todfeinden in der radikalen Ablehnung der westlichen Truppenpräsenz am Golf einig ist. PLO-Chef Arafat ist inzwischen gleichfalls in Amman eingetroffen, wo er zum zweiten Mal innerhalb einer Woche mit König Hussein die Golfkrise erörtert. Jordanien und die PLO bemühen sich nach eigener Darstellung um eine Verhandlungslösung in der Kuwait-Frage im arabischen Rahmen. Zwar haben sie die Annexion Kuwaits durch den Irak offiziell nicht anerkannt, aber doch klar erkennen lassen, dass sie dem irakischen Herrscher Saddam Hussein und damit seiner Politik nahestehen. Aus dem Irak selbst dringen nur spärliche Informationen nach draußen. Heute soll es bei einer Protestdemonstration gegen die Brotrationierung zu radikalen Maßnahmen der Staatssicherheitskräfte gekommen sein. Von 80 Toten ist die Rede. Ein Beobachter der UNO will Bagdad gleichwohl nicht ins Land lassen. Das erklärte der UN-Botschafter des Irak heute in New York, wo auch die Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Stunde ihre 45. Tagung begonnen hat. Hauptthema dürfte die Golfkrise sein, jedenfalls hinter den Kulissen. Tilman Rascher in New York, wie weit wird der Golfkonflikt diese Vollversammlung überhaupt beeinflussen? Es ist keine Frage hier bei dieser 45. Vollversammlung der Vereinten Nationen, dass die im Vordergrund die Krise am Persischen Golf stehen wird, wenn auch nicht offiziell auf der Tagesordnung, denn nach den Regularien der UNO beschäftigt sich offiziell nur der Sicherheitsrat mit diesem Thema. Dennoch dürfte die Invasion Kuwaits durch den Irak nach Meinung vieler Diplomaten die Diskussionen dieser Vollversammlung dominieren. Wichtigste Themen der insgesamt 155 Punkte umfassenden Tagesordnung sind die Situation im Apartheidstaat Südafrika, die Palästina-Frage Afghanistan sowie die Lage in Kambodscha. Vor allem die Palästina-Debatte dürfte den verfeindeten, inzwischen verfeindeten arabischen Nationen Gelegenheit geben, die Situation am Persischen Golf in ihrem Sinne zu thematisieren. Darüber hinaus werden die Vertreter von 159 Nationen 3 Monate lang über Verschuldung der Dritten Welt, Umweltprobleme und den internationalen Drogenhandel beraten. Am Rande der Vollversammlung findet Ende dieses Monats übrigens auch noch ein sogenanntes Kindergipfeltreffen statt, bei dem zahlreiche Staats- und Regierungschefs zur weltweiten Lage der Kinder Stellung nehmen wollen, darunter auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Herr Rascher, wie weit sind denn im Sicherheitsrat die Beratungen über die Verschärfung der Sanktionen gediehen? Beratungen machen im Moment Fortschritte. Gleichwohl derzeit beraten über dieses Thema nur die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die USA, die UdSSR, Frankreich, Großbritannien und China. Zunächst einmal will man dort einen Resolutionsentwurf entwerfen, mit dem die Blockade auch auf die Luftwege in und aus dem Irak ausgedehnt werden würde. UNO-Diplomaten rechnen nicht vor Ende der Woche mit einer fertigen Resolution, die dann auch noch mit den 10 ständigen, nicht ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats abgestimmt werden müsste. Präsident Bush hat jüngst von einer neuen Weltordnung gesprochen. Da geht es um einen neuen Geist, auch für die UNO. Kann man von einem Comeback der UNO sprechen? Durchaus. Viele UNO-Diplomaten gehen davon aus, dass diese 45. Vollversammlung in der Tat zu einem Wendepunkt in der Geschichte der Weltorganisation werden könnte, dass die UNO endlich effektiv ihre Aufgabe erfüllen wird, weltweit den Frieden zu bewahren oder wiederherzustellen. All das ist ja einmal vorgesehen gewesen in der Charta der Vereinten Nationen. Gleichwohl, der Ost-West-Konflikt hat das in den 40 vergangenen Jahren unmöglich gemacht. Die Reaktion jetzt auf die irakische Invasion Kuwaits hat gezeigt, dass die Weltorganisation durchaus in der Lage ist, entschlossen und nahezu einhellig zu handeln. Ohne den Entspannungsprozess zwischen Ost und West wäre diese Entwicklung natürlich undenkbar gewesen. Und einen sichtbaren Ausdruck dieser Entwicklung wird die UNO ja auch demnächst mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten feiern können, die an der UNO übrigens recht nüchtern über die Weltbühne gehen wird. Am 3. Oktober wird Deutschland an der UNO halt nur noch durch die Bundesrepublik vertreten sein. Das DDR-Namensschild verschwindet am Vortag aus dem Plenarsaal. Der deutsche UNO-Botschafter Hans-Otto Bräutigam wird aus diesem Anlass am Wiedervereinigungstag eine kurze Stellungnahme vor der UNO-Vollversammlung abgeben. Ansonsten ist bislang zu diesem Thema keine besondere Veranstaltung an der UNO geplant. Besten Dank, Tilman Rascher in New York. In Südafrika, lange Zeit ein Hauptthema auf den Generalversammlungen der Vereinten Nationen, hat sich die Lage nach den Massakern der letzten Tage etwas beruhigt. Eine Nachricht allerdings könnte die Flammen wieder entfachen. Die Frau des ANC-Führers Mandela, Winnie Mandela, muss vor Gericht. Die Klage lautet auf Mord und Entführung. Aus Johannesburg berichtet Monika Germani. Winnie Mandela, Frau des ANC-Vizepräsidenten, wird sich innerhalb der nächsten Tage in Johannesburg vor Gericht verantworten müssen. Staatsanwalt Klaus von Lieres hat heute Anklage wegen Entführung und schwerer Körperverletzung in 4 Fällen erhoben. Es handelt sich hierbei um den Mord an einem 14-jährigen Jungen, Stompi Moketsi Sepai, dessen Leiche im Januar 1989 in Soweto gefunden wurde. Sepai war zusammen mit 4 anderen Jungen, alle Mitglieder des inzwischen aufgelösten Mandela-Fußballclubs, aus der Obhut eines methodistischen Pfarrers entführt und in Winnie Mandelas Haus gebracht worden. Als Verräter wurde Stompi geschlagen, schwer verletzt, den anderen 3 gelang die Flucht. Jerry Richards, ehemals Trainer des Fußballclubs, wurde jetzt am 8. August wegen Mordes an Stompi zum Tode verurteilt. Richards wollte offensichtlich mit dem Mord an Stompi auf Winnie Mandela, in deren Haus er damals wohnte, Eindruck erwecken. Doch für Richter O'Donovan war das kein Grund für mildernde Umstände. In dem Verfahren war Winnie Mandela als Zeugin der Verteidigung abgelehnt worden. Staatsanwalt Klaus von Lieres hatte sich vorbehalten, ein eigenes Verfahren gegen sie einzuleiten. Das ist jetzt, wenn auch zögernd, wegen möglicher politischer Auswirkungen in der derzeit gespannten Lage in den schwarzen Wohngebieten geschehen. Denn seit Beginn der neuen Welle von Unruhen im Mitte August sind rund 800 Menschen bei den Auseinandersetzungen ums Leben gekommen. Das sind mehr als in den 4 Monaten des Soweto-Aufstandes. Diesmal handelt es sich jedoch in erster Linie um einen Stammeskrieg zwischen den Zulus der Inkatha-Partei und dem von COSA dominierten afrikanischen Nationalkongress. Seit dem Wochenende haben offensichtlich die gemeinsamen Aufrufe von Zulu-König Goodwill Zwelithini und dem Präsidenten und Oberhäuptling der COSA aus der Transkei, Tuton Damasi, ihre Wirkung nicht verfehlt. Gestern wurde bekannt, wie eine solche Verschärfung aussehen könnte. Die 5 ständigen Mitgliedstaaten des Rates, das sind die USA, die Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China, haben sich im Wesentlichen auf ein Luftembargo geeinigt. Des Weiteren sollen irakische Schiffe, die in ausländischen Häfen Ladung aufnehmen, festgehalten werden und alle 160 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert werden, die Aktivitäten der irakischen Botschaften in ihren Ländern stark einzuschränken. An den Einzelheiten des Luftembargos wird noch gearbeitet, treffen soll es aber alle Frachtflugzeuge auf dem Weg von oder in den Irak und Kuwait. Allgemein wird mit einer Annahme dieser Vorschläge durch die Mehrheit der insgesamt 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates gerechnet. Die Abstimmung soll noch vor Ende dieser Woche stattfinden. Die UNO hat also zuerst den irakischen Überfall auf das Scheichtum verurteilt, dann kam Handels- und Finanzboykott des Irak, dann ordneten die Vereinigten Staaten und andere Seemächte Schifffahrtsblockade an. Hussein hat sich nicht beeindruckt lassen. Jetzt gehen die Vereinten Nationen also weiter, wie wir gerade gehört haben, Luftembargo vermutlich gegen den Irak, und auch die Außen- und Verteidigungsminister der Westeuropäischen Union wollen diese Maßnahme und haben sie empfohlen. Ein Luftwegembargo ist, soweit wir wissen, bisher noch nie angeordnet worden. Dazu Hans Linketscher. Embargo und Blockade, beide sind Begriffe, die im Völkerrecht niedergelegt sind. Das Ziel eines Embargos ist immer, wirtschaftlichen Druck auszuüben, um entweder ein politisches Ziel zu erreichen oder um zu verhindern, dass der zu bestrafende Staat militärisch aufrüstet. Aus den 60er Jahren kennen wir das sogenannte Röhrenembargo gegen Ostblockstaaten. Mit ihm sollte verhindert werden, dass die Länder des Warschauer Pakts ihre militärische Logistik mit westlicher Hilfe ausbauen. Die Vereinten Nationen wollten mit dem gegen den Irak verhängten Embargo ursprünglich den Waren- und Handelsverkehr mit dem Nahoststaat unterbinden, gleichgültig ob zu Wasser, zu Lande oder in der Luft. Das heißt also, in den Irak dürfen keine Waren mehr geliefert werden, aber die Zugangswege, also auch die Seewege zu dem Land, werden nicht blockiert. Denn ein Embargo findet seine Grenze in dem Grundsatz der Freiheit der Meere oder des Himmels. Die Blockade der Seewege zum Irak, das heißt die militärische Abschottung des Landes, ist jedoch durch einen jüngsten Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen abgedeckt. Aber der Irak erhält immer noch Waren per Flugzeug aus Jordanien ebenso wie aus dem Jemen und aus Libyen. Der Sicherheitsrat berät deshalb, auf welche Weise eine Luftblockade durchgeführt werden kann. Eine Blockade ist nichts anderes als eine Repressalie mit dem Charakter einer Vergeltungs- oder Selbsthilfemaßnahme. Obwohl die Repressalie selbst ein Unrecht ist, verliert sie diesen Charakter, weil sie auf erlittenes Völkerunrecht reagiert. Wenn der UN-Sicherheitsrat eine Luftblockade beschließt, müssen die Vereinten Nationen die Regierungen aller oder nur einiger in der Golfregion zusammengezogener militärischer Verbände bitten, den Luftverkehr in den Irak zu kontrollieren. Das heißt, diese Staaten überwachen per Radar den gesamten Luftraum, lassen Abfangjäger starten, die jedes großräumige Flugzeug nicht irakischer Nationalität per Funksprechverkehr auffordern, abzudrehen. Wird diesem Befehl nicht Folge geleistet, könnte das Flugzeug auf nicht-irakischem Gebiet zur Landung gezwungen werden. Ob der Sicherheitsrat so weit geht, das äußerste Zwangsmittel, nämlich den Abschuss von Maschinen zu gestatten, ist zu bezweifeln. Tilgner. Guten Tag, Herr Wagner. Herr Tilgner, Bagdad, so berichten die Agenturen, hat Vermögenswerte westlicher Länder im Irak blockiert. Ist damit die Schraube der Eskalation erneut ein bisschen angezogen worden? Ja, es ist die Frage, was Irak jetzt konkret macht, denn von dieser Anordnung ist ja nicht nur staatlicher, sondern auch privater Besitz betroffen. Irak hat sich damit ja Guthaben und den Maschinenpark von Hunderten von Firmen, vor allem aus Europa und Japan, angeeignet. Das sind ja Firmen, die seit Jahren im Irak gearbeitet haben. Wahrscheinlich fallen ja auch die 35 Milliarden Dollar unter diesem Beschluss, die Irak den westlichen Industrienationen geschuldet und die bisher noch nicht zurückbezahlt worden sind. Wichtig dürfte ja sein, ob damit auch gemeint ist, dass die Botschaften und die Einrichtungen der ausländischen Vertretungen in Bagdad zum Beispiel beschlagnahmt werden sollen, denn das würde es ja konkret heißen, wenn der gesamte Besitz ausländischer Staaten im Irak beschlagnahmt werden soll. Und das würde natürlich eine unglaubliche Eskalation des Konfliktes bringen, wenn es eher eine verbale Drohgebärde ist, also eine Antwort auf das Einfrieren ausländischer Gelder, ist es sicherlich was anderes. Was wissen Sie denn über das Schicksal entführter Deutscher und Franzosen in Kuwait? Es ist ja nicht einmal genau bekannt, wie viele Bürger westlicher Staaten in den vergangenen Tagen im Irak interniert worden sind. Es gibt ein Beispiel, der pakistanische Botschafter ist für 5 Stunden verschleppt gewesen. Die irakischen Soldaten haben ihn in mehrere Armeeunterkünfte gebracht und schließlich auch in ein Hotel, in dem Ausländer gefangen gehalten werden. Und da dieses Hotel überfüllt war, wurde der Diplomat freigelassen. Ein Sprecher der französischen Botschaft, des französischen Außenministeriums hat ja erklärt, die Situation verschlechtert sich weiter. Man kann davon ausgehen, dass jetzt systematisch die Bürger westlicher Staaten in Kuwait interniert werden und dann auch verschleppt werden in Ziele im irakischen Hinterland, die unbekannt sind. Wie entwickelt sich denn das Verhältnis Irak-Iran? Als diese beiden Länder begannen, ihre Gefangenen auszutauschen, befürchtete man ja bei uns im Westen, Bagdad könnte ein Verbündeter, Teheran könnte ein Verbündeter Bagdads werden. Es gibt eine gewisse Abkühlung im Verhältnis zwischen Teheran und Bagdad, was sich ja in den vergangenen Wochen spürbar entspannt hatte. Gestern haben die iranischen Zeitungen erstmals über das Ende des Gefangenenaustausches berichtet. Die Iraker beschuldigen den Irak, noch weitere Gefangene im Irak zurückzuhalten. Es sind in den Teheraner Zeitungen auch Berichte über das Vorgehen der irakischen Soldaten in Kuwait gebracht worden. Aber wahrscheinlich der entscheidende Punkt, der irakische Staatspräsident hat heute Vormittag vor Kriegsfreiwilligen, die an der Seite der Armee gegen Irak gekämpft haben, gesprochen. Und er hat gesagt, zu einem Friedensvertrag mit Irak gehört auch, dass der Punkt 8 der UN-Resolution erfüllt wird. Und das heißt eben, beide Seiten müssen für Stabilität und Sicherheit in der Region eintreten. Und das bedeutet im Klartext, der irakische Rückzug aus Kuwait ist von Rafsanjani zu einer Art Vorbedingung für einen Friedensvertrag gemacht worden. Das heißt eben, es zeichnen sich doch Spannungen zwischen beiden Seiten ab. Iran kritisiert Irak, aber Iran will natürlich nach wie vor auch, dass die ausländischen Truppen aus der Region abgezogen werden. Vielen Dank für die Information, Ulrich Tilgner nach Amman. Meine Damen und Herren, in New York tagt der UN-Sicherheitsrat. Es geht um eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Irak. Gedacht ist an eine Luftblockade. Länder, die das Embargo gegen Saddam Hussein unterlaufen, müssen ebenso mit Reaktionen des Sicherheitsrates rechnen. Aus New York alles weitere von Tilman Rascher. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates haben sich auf grundsätzliche Richtlinien für eine Blockade des Luftfrachtverkehrs in und aus dem Irak verständigt. Die überraschend schnelle Einigung zwischen den USA, der Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China wurde in New York vom stellvertretenden sowjetischen Außenminister Juli Woronzow bekannt gegeben. Der Minister erklärte, es gehe jetzt nur noch darum, Feinheiten der Resolution so zu formulieren, dass sie nicht internationalen Luftfahrtgesetzen widersprechen. Nach Angaben von Diplomaten wird die Resolution alle UN-Mitgliedstaaten verpflichten, ihren Luftraum für Frachtflüge von und in den Irak sowie Kuwait zu sperren. Vor allem die Nachbarstaaten werden darin aufgefordert, Frachtmaschinen zurückzuweisen, wenn die Piloten sich weigern, ihre Ladung inspizieren zu lassen. Blockadebrecher können jedoch nach internationalem Luftrecht nicht mit Gewalt gestoppt werden. Der sowjetische Minister sagte in diesem Zusammenhang wörtlich, wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird, wir wollen nur dem Irak ein bisschen wehtun. Das UN-Embargo dürfte die Lieferung von Luftfracht in den Irak drastisch einschränken. Nach Meinung von Experten werden sich Versicherungen weigern, zivile Transportmaschinen und ihre Ladung unter diesen Umständen zu versichern. Darüber hinaus ist in der Resolution vorgesehen, den irakischen Schiffsverkehr weltweit zu blockieren und die Tätigkeit der irakischen Botschaften einzuschränken. UN-Beobachter gehen davon aus, dass die Luftblockade spätestens Ende dieser Woche vom Sicherheitsrat in Kraft gesetzt wird. Walter Tuquelia hat unterdessen eindringlich vor der Gefahr eines neuen Weltkrieges gewarnt, der sich aus dem Konflikt am Persischen Golf entwickeln könnte. Der gewöhnlich ausgesprochen zurückhaltende Generalsekretär meinte auf einer Pressekonferenz am Rande der UN-Vollversammlung, wenn es zu keiner diplomatischen Lösung kommen sollte, drohe ein globaler Konflikt. Beres de Coelho wiederholte in seiner Stellungnahme das Wort Weltkrieg mehrmals hintereinander, offensichtlich um seinen Befürchtungen Nachdruck zu verleihen. Ursache dieser so wörtlich ungeheuerlichen Bedrohung ist nach Meinung des Generalsekretärs die Ungerechtigkeit, die Kuwait widerfahren ist. "25 Jahre lagerten sie im Munitionsdepot Misau in der Pfalz. Jetzt schaffen amerikanische und bundesdeutsche Experten unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen die Giftgasgranaten fort. Operation Lindwurm hat man die Aktion getauft. Gestern wurden die letzten beiden Züge mit den gefährlichen Waffen beladen und nach Nordenham an der Nordseeküste transportiert, wo sie heute ankamen. Auf der letzten Etappe hat es Probleme gegeben. Zum einen fiel eine Diesellok aus, zum anderen wurde eine Bombenattrappe neben den Gleisen gefunden. Thomas Schwirzi in Nordenham, Sie waren bei der Ankunft des letzten Zuges heute Morgen dabei. Ist außer einer halbstündigen Verspätung alles planmäßig verlaufen?" "Ja, das muss man wohl sagen. Es hat also keine größeren Zwischenfälle gegeben. Die Bundesbahn hat noch einen zusätzlichen Zug, einen Vorzug im Raum Hessen eingesetzt, um die Strecke zu überprüfen, aber eine Bombe wurde dabei nicht gefunden. Die Transporte kamen hier also ohne weiteres an und sie wurden auch heute im Laufe des Tages ohne Probleme verladen, die Granaten von diesem letzten Giftgaszug heute Morgen." In den Nachrichten war zu hören, das erste Schiff soll nicht wie planmäßig vorgesehen heute in See stechen. Wissen Sie denn, wann das erste Schiff jetzt ablegen wird? "Leider nicht. Ich habe vor wenigen Minuten noch einmal mit dem deutsch-amerikanischen Lage- und Pressezentrum hier in Nordenham gesprochen. Und da konnte man mir auch nur sagen, dass die amerikanischen Spezialschiffe mit den Granaten an Bord vorerst nicht auslaufen und der Zeitpunkt des Auslaufens ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Grund für die Verzögerung über der Nordsee hat sich ein Sturm zusammengebaut, der Windböen bis zur Stärke 11 erreicht. Und die Amerikaner, die wollen unter diesen Umständen kein Risiko eingehen. Sie haben sich daher entschieden, die Gufa State und die Flickertail State vorerst im Midgard-Hafen zu lassen." Von der Pfalz an die Nordseeküste sind ja einige Züge hin und her gefahren. Wie viele Schiffe braucht man denn, um sämtliche Giftgasgranaten nun von der Nordseeküste abzutransportieren. Ja, sind die beiden Transportschiffe zunächst einmal, also diese Spezialschiffe Gopher State und Flickertail State. Und diese Schiffe, die werden dann noch begleitet von anderen Schiffen, zunächst hier im deutschen Gebiet von mehreren Schiffen der Wasserschutzpolizei. Und auf hoher See übernehmen dann mehrere amerikanische Marineschiffe die Eskorte. Und eins sollte man vielleicht noch dazu sagen, mitfahren wollten, muss man jetzt zurzeit ja sagen, wollten auch zwei Schiffe der Umweltorganisation Greenpeace, zumindest solange der schwache Motor mithält. Allerdings sind diese Schiffe noch anfälliger für den Sturm und ihr Auslaufen auf die Nordsee ist zurzeit unwahrscheinlich. Es heißt, die Schiffe seien speziell für solche Gefahrguttransporte ausgerüstet. Was heißt das denn konkret? Welche Sicherheitsvorkehrungen hat man getroffen? Da bin ich so ein bisschen überfragt, weil man auch so ganz genau hier nicht mit allen Einzelheiten rauskriegt. Es sind also Spezialschiffe, die Container werden da an Bord geladen, die sind mehrfach gesichert durch doppelte Stahlwände. Es gibt bestimmte Spüreinrichtungen an Bord, aber wie gesagt, so nähere Einzelheiten kann ich dazu auch nicht mitteilen. Der Transport der Giftgasgranaten auf der Schiene wurde ja begleitet von einigen Kommunalpolitikern als Zeichen dafür. Sie wollten ihrer Bevölkerung zeigen, es wird hier mit höchstem Sicherheitskomfort gehandelt. Wie ist denn die Stimmung der Nordenhammer-Bevölkerung? Ach, die Nordenhammer-Bevölkerung hält sich eigentlich sehr zurück. Also, dass, wenn die Bevölkerung gefragt wird, wenn man also einzelne Leute hier, ich stehe gerade am Deich, einzelne Leute fragt, wie fühlen sie sich denn jetzt? Ja, auch Angst habe ich eigentlich keine, ist denn da die häufige Antwort, die man zu hören bekommt. Aber so ein bisschen Unsicherheit ist doch bei vielen dabei. Und man kann wohl davon ausgehen, wenn das Ganze erstmal vorbei ist, dann wird sich die Erleichterung wohl voll zeigen. Eine Anmerkung noch, es war heute übrigens an Bord des letzten Munitionszuges nicht nur ein Kommunalpolitiker, sondern auch der rheinland-pfälzische Innenminister Rudi Geil. Und er hat zum Schluss der Transporte gesagt, dass alles hervorragend verlaufen sei und er sei zufrieden mit den Mannschaften, die diese Züge eskortiert hätten. Thomas Schwirzi, vielen Dank für die Informationen aus Nordenham. Meine Damen und Herren, Lech Walesas Popularität ist groß und er weiß sie auch geschickt für sich einzusetzen. Der Bundestag hat die vertragliche Grundlage für die deutsche Einheit gebilligt. Mehr als zwei Drittel Parlamentarier stimmten am Abend nach ganztägiger Debatte im Bonner Wasserwerk dem Einigungsvertrag mit der DDR zu. In der namentlichen Abstimmung votierten 442 Abgeordnete für das Abkommen, 47 Parlamentarier stimmten dagegen, drei enthielten sich. Die Gegenstimmen kamen vor allem aus den Reihen der Grünen und von einer Gruppe von Unionspolitikern, die vor allem gegen die endgültige Anerkennung der polnischen Westgrenze sind und die auf DDR-Gebiet für eine Übergangszeit geltende Fristenregelung beim Schwangerschaftsabbruch ablehnen. Die achtstündige Debatte im Bundestag fasst Hans-Jörg Krieger zusammen. Langanhaltender Beifall im Deutschen Bundestag, als dessen Präsidentin Rita Süssmuth die Ja-Stimmen zum Gesetz über den Einigungsvertrag bekannt gab. 442. Fast 100 mehr als die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Das Gesetz ist damit angenommen. Nicht mitgesungen haben die Grünen. Sie zogen aus dem Plenarsaal aus und auch nicht Bundeskanzler Helmut Kohl. Er war zum Zeitpunkt der Abstimmung abwesend. Damit hat der Einigungsvertrag bei nur 47 Gegenstimmen und drei Enthaltungen den Bundestag passiert, was niemanden überraschen konnte. Denn neben den Grünen hatten nur einige Unionspolitiker, die sich entweder nicht mit der Fortdauer der Fristenregelung in der DDR oder mit dem endgültigen Verzicht auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete abfinden können, Ablehnung signalisiert. Dass die oppositionellen Sozialdemokraten mit der Zustimmung zu dem Vertrag gemeinsame Sache mit den Koalitionsparteien machten, hat sie indessen nicht daran gehindert, in der vielstündigen Debatte, die Bundestagswahlen fest im Blick, verbal aufeinander einzudreschen. Dabei hatte es ganz friedfertig begonnen mit einer Regierungserklärung des Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher in staatsmännischem Ton. Sein Thema, die Regelung der äußeren Aspekte der deutschen Einheit durch den in der vergangenen Woche in Moskau unterzeichneten Vertrag zwischen den beiden deutschen Regierungen und den Regierungen der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Mit diesem Vertrag beendigen die vier Mächte ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und auf Deutschland als Ganzes. Das Vereinigte Deutschland wird mit dem Inkrafttreten des Vertrages die volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten erhalten. Eine der Gegenleistungen der Deutschen, es wird in feierlicher Form bekräftigt, dass von deutschem Boden künftig nur Frieden ausgehen werde. Mit dem Frieden im Bundestag war es dann schnell vorbei, denn dem Bundesaußenminister folgte am Rednerpult der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine als Hauptredner der SPD. Der Kanzlerkandidat lobte Hans-Dietrich Genscher für die von ihm geleistete Arbeit, lastete aber ansonsten der Bundesregierung an, in der DDR einen dramatischen wirtschaftlichen Einbruch verursacht zu haben. Einige wenige Vorwürfe Lafontaines in Stichworten, unmögliche Bodenpolitik, unzulängliche Rahmenbedingungen für Investitionen in der DDR, völlig unerträgliche Behandlung der DDR-Rentenempfänger, Fehleinschätzung der Kosten der Einheit und in diesem Zusammenhang unseriöse Finanzpolitik. Die Staatsverschuldung steigt ins Astronomische. Herr Bundesfinanzminister, bei allem Respekt vor Ihrer Person, wie Sie mit einer solchen Entwicklung leben können? Diese Frage stelle ich mir manchmal. Sie werden die größte Staatsverschuldung nach dem Kriege zu verantworten haben. Und bereits jetzt sind Auswirkungen erkennbar, die völlig unerträglich sind. Schäbigkeit hielt Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble von der CDU dem SPD-Kanzlerkandidaten vor und das Versäumnis, in seiner Rede Ja zur deutschen Einheit gesagt zu haben. Wer nur beschreibe, dass es den Menschen in der DDR schlecht gehe und die Menschen in der Bundesrepublik zu viel zu zahlen hätten, habe die Aufgabe nicht begriffen, die Menschen aus beiden deutschen Staaten wieder zusammenzuführen. Auf die Unterstellung Lafontaines, die Bundesregierung verhehle der Bevölkerung die Absicht, Steuern zu erhöhen zur Finanzierung der Kosten der Einheit, war die folgende Bemerkung Schäubles gemünzt. Wachstumskräfte der sozialen Marktwirtschaft müssen die Beiträge leisten. Und die Frage ist, wie wir diese Wachstumskräfte so stark wie möglich gestalten und ausnutzen können. Und das ist die Frage nach der Steuerdiskussion. Die Frage ist nicht, wie viel das kostet. Die Diskussion ist unsinnig. Sondern die Frage ist, wie wir am besten eine Wirtschafts- und Finanzpolitik steuern, die uns in der Lage setzt, die gewaltigen Aufgaben zu finanzieren, die sich uns mit der Vollendung der deutschen Einheit stellen. Ein klares Nein zu Steuererhöhungen kam von den Liberalen. Sowohl Wirtschaftsminister Hausmann, der die wirtschaftliche Entwicklung in der DDR überaus optimistisch einschätzte, als auch Wolfgang Mischnick, Chef der FDP-Fraktion, sprachen sich gegen ein solches Mittel zur Finanzierung der Kosten der Einheit aus. Herr Ministerpräsident, ich habe das Gefühl, die SPD wird es nie lernen. Steuererhöhungen waren immer das falscheste Mittel, um die Zukunft zu gestalten, das falscheste Mittel, um auf Dauer Staatsfinanzen in Ordnung zu halten. Nur mit Steuersenkungen haben wir erreicht, dass heute die Steuermehreinnahmen größer sind als das, was wir ursprünglich vorausgedacht haben. Die Grünen schließlich verwarfen den Einigungsvertrag in Bausch und Bogen. Bitter enttäuscht sei sie, sagte die Abgeordnete Angelika Beer, unter anderem darüber, dass die beiden deutschen Staaten nicht entmilitarisiert worden seien. Und ihr Fraktionskollege Gerald Häfner: Dieser Einheitsvertrag liest sich wie eine Liste verpasster Chancen. Wenn die Chancen, neu zu gestalten, am Anfang einer neuen Ära wären groß gewesen. Im Vertrag aber sind Dinge vertraglich festgeschrieben worden, die der Diskussion in Öffentlichkeit und Parlament und der demokratischen Gestaltung dringend bedurft hätten. Diese Diskussion konnte nie stattfinden. Es war eine Vereinigung von oben. Gerald Häfner sprach nicht für alle Grünen im Bundestag. Zumindest der Abgeordnete Wilhelm Knabe scherte aus der Ablehnungsfront seiner Fraktion aus und stimmte dem Vertrag zu. Zeitlich noch vor dem Bundestag hat heute Nachmittag die DDR-Volkskammer in ihrer voraussichtlich letzten Arbeitssitzung mit großer Mehrheit dem deutsch-deutschen Einigungsvertrag zugestimmt. 299 von 380 anwesenden Abgeordneten stimmten für den Vertrag. 80 Parlamentarier, vor allem aus den Reihen der PDS und der Bürgerbewegung, lehnten ihn ab. Ein Volksvertreter enthielt sich des Votums. Die für die Ratifizierung des 1000-Seiten-Vertrages erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde damit um über 30 Stimmen übertroffen. Die heutigen Beratungen in Ost-Berlin fasst Peter Heinemann zusammen. Der Vizepräsident der Volkskammer in Ost-Berlin, Reinhard Höppner, gab das Abstimmungsergebnis über den Einigungsvertrag bekannt. Es haben ihre Stimme abgegeben 380 Abgeordnete. Davon waren ungültig keine Stimme. Mit Ja haben gestimmt 299 Abgeordnete. Mit Nein stimmten 80 Abgeordnete, einer enthielt sich der Stimme. Damit hat also der Einigungsvertrag die notwendige Zweidrittelmehrheit erhalten. Kurz vor der Abstimmung hatten die Besetzer des Zentralarchivs der ehemaligen Stasi-Zentrale in der Ostberliner Normannenstraße eine Sitzungsunterbrechung des DDR-Parlaments verursacht. Sie verlangten, nachdem sie ein Spruchband mit der Aufschrift Hungerstreik entrollt hatten, eine Übernahme des Volkskammerbeschlusses zum Verbleib der etwa 6 Millionen Stasi-Akten und wollten erreichen, dass jeder Betroffene Einsicht in seine persönlichen Akten nehmen könne und dass ein solcher Zugriff dem Verfassungsschutz verweigert werden müsse. Die Aussprache zum Einigungsvertrag begann in Ost-Berlin, wie in Bonn auch, mit einer Erklärung zum in Moskau unterzeichneten 2+4-Vertrag, der die äußeren Aspekte der deutschen Einheit festlegt, und zwar durch DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière. Er bezeichnete diesen als eines der herausragenden Vertragswerke der Nachkriegsgeschichte und dieses Dokument markiere das Ende der Nachkriegszeit. Der Vertrag stelle eine neue Qualität des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit in Europa dar. Ministerpräsident de Maizière dankte ausdrücklich dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow und den westlichen Alliierten. Nun trete anstelle von Konfrontation Kooperation, nun gelte es, Sicherheit und Stabilität für das europäische Haus, das Gestalt annehme, weiter auszubauen, um in Frieden und Freiheit leben zu können. Ministerpräsident de Maizière: Dieser Vertrag gehört zu den herausragenden europäischen Vertragswerken der Nachkriegsperiode. Er markiert das Ende der Nachkriegszeit. Er ist der Grundstein für ein Zeitalter des Friedens, der Freiheit und der Zusammenarbeit. und er bereitet gleichzeitig den Weg dafür, dass das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt. Scharfe Kritik übten dann die Sozialdemokraten in der Aussprache zum Einigungsvertrag an diesem Dokument. Als unbefriedigend gelöst bezeichnete der SPD-Abgeordnete Edeldat Richter die Fragen des Rehabilitierungsgesetzes, die Probleme in der Landwirtschaft und das Zivildienst- und Rundfunküberleitungsgesetz. Positiv bewerteten die Sozialdemokraten unter anderem, dass mit dem Verbleib der 6 Millionen Stasi-Akten in den künftigen 5 neuen Ländern eine brauchbare Regelung gefunden worden sei. Seine Partei, so Richter, sehe keinen Anlass zum Jubel über den Vertrag, aber auch keinen Grund zum Jammern. Es sei ein echter Kompromiss gefunden worden. In ganz anderem Sinne äußerte sich dann für die SED-Nachfolgepartei PDS deren Abgeordnete Sylvia Kaufmann. Vergessen wir nicht, das Dezugtempo der deutschen Einigung hat unsere Nachbarn sensibilisiert und so manche noch unausgesprochene Intention ausgelöst. Der würdelose und parteienegoistische Vereinigungswettbewerb ließ zeitweilig die äußeren Aspekte der deutschen Einigung völlig aus dem Blick geraten und ewig gestrige Vertriebenenverbände bestehen auf einer Grenzrevision. Die Freien Demokraten betrachteten im Gegensatz dazu gerade diesen und nicht den Weg nach Artikel 146 des Grundgesetzes, der eine neue Verfassung vorsieht, als dem Willen des deutschen Volkes entsprechend. Aber auch der FDP-Abgeordnete Jürgen Schmieder bemängelte das zögerliche und nicht transparente Verhalten der Regierung de Maizière bei der Stasi-Auflösung. Zutiefst verbittert zeigte sich der DSU-Abgeordnete Jürgen Schwarz über die Behandlung des Stasi-Komplexes und des Umgangs mit den Geldern der Altparteien. Konrad Weiß vom Bündnis 90 Grüne, der bis vor kurzem noch dem Einigungsvertrag zustimmen wollte, zeigte sich heute enttäuscht. DDR-Verhandlungsführer Krause, der den im Einigungsvertrag enthaltenen Stasi-Passus als die zweitbeste Möglichkeit bezeichnete, versuchte, die vorgetragenen Vorwürfe zu entkräften, weil bei Verhandlungen über Kompromisse dann der Konsens gefunden werden müsse und nun auch gefunden worden sei. Zur Golfkrise. Der amerikanische Präsident George Bush hat die irakische Führung vor zusätzlichen Schritten der USA gewarnt, wenn die bisherigen Sanktionen nicht ausreichten, um eine Lösung der Krise zu erreichen. Aus Washington ein Bericht von Gieselherr Sorge. Präsident Bush warnte den Irak, wenn die bisherigen Sanktionen nicht ausreichten, dann würden von den Vereinigten Staaten und der internationalen Gemeinschaft zusätzliche Schritte unternommen, um eine Lösung der Golfkrise zu erreichen. Über Einzelheiten ließ sich der amerikanische Präsident nicht aus. Doch seine Ausführungen standen im Zusammenhang mit den Absprachen, die die 5 Großmächte im Weltsicherheitsrat getroffen haben und die auf eine Verschärfung des Embargos gegen den Irak hinauslaufen. Zum Wochenende wird nunmehr die UNO-Resolution Nr. 8 erwartet, nachdem sich die 5 großen und ständigen Mitglieder im Weltsicherheitsrat einig geworden sind, dass zu der See- und Handelsblockade auch ein Luftembargo hinzukommen soll. Ein Entwurf für diese Entschließung liegt bereits vor. Er wird von den Großmächten derzeit mit den übrigen 10 Ländern im Sicherheitsrat erörtert, um zur Abstimmung zu kommen. Doch nicht nur das Luftembargo zeichnet sich ab. Der Weltsicherheitsrat erwägt auch Maßnahmen gegen Staaten, die die Blockade umgehen und brechen. Und ebenso sollen, soweit es noch nicht geschehen ist, alle Staaten aufgefordert werden, die irakischen Guthaben einzufrieren. Wladimir Petrovsky, der stellvertretende Außenminister der Sowjetunion, neben den USA, Frankreich, Großbritannien und China ständiges Mitglied mit Vetorecht im Sicherheitsrat, unterstrich die Absicht, den internationalen Druck auf Bagdad zu erhöhen. Präsident Bush zeigte sich auf einer Wahlkampfreise durch Kalifornien erfreut über die internationale Kooperationsbereitschaft. Der Aufruf zur Lastenteilung hat inzwischen als erste Rate rund 20 Milliarden Dollar zusammengebracht. Allerdings muss der amerikanische Präsident zu Hause inzwischen auch kritische Stimmen zu seiner Golfpolitik zur Kenntnis nehmen. Die gewaltigen Aufrüstungsprogramme für Saudi-Arabien stoßen im Kongress auf Widerstand. Das Kriegsgerät könnte sich leicht eines Tages gegen den alten Verbündeten Israel richten, lautet einer der Einwände. Andere Kongressmitglieder befürchten, dass der amerikanische Schuldenerlass von 7 Milliarden Dollar für Ägypten falsch verstanden werden könnte, entweder andere Gläubiger der USA auf ähnliche Gedanken kommen lässt oder den Eindruck erweckt, als ob sich Washington die Unterstützung seiner Politik erkauft. Der Militärexperte der Demokraten, Les Aspin, befürchtete sogar, dass mit dem Prinzip der Lastenteilung die US-Streitkräfte in den Geruch eines Söldnerheeres kommen könnten. Um die Moral drinnen wie draußen zu stärken, plant George Bush daher zum Danksagungsfest einen Truppenbesuch in Saudi-Arabien. Irak will nach den Worten von Regierungssprecher Chassem im Falle eines militärischen Angriffs alle Ölfelder im Golf zerstören. Außerdem hat der irakische Präsident Saddam Hussein seinen Willen bekundet, sich in einer Fernsehbotschaft an das amerikanische Volk zu wenden. Über die Entwicklungen in der Krisenregion ein Bericht von meinem Kollegen Ulrich Tilgner. Wir werden, wenn es nötig ist, für 3, 4 oder 5 oder auch 6 Jahre kämpfen. Mit diesen Worten hat Iraks Präsident Saddam Hussein heute erneut die Unnachgiebigkeit seines Landes in der Kuwait-Krise bekräftigt. Irak habe auch Vorbereitungen getroffen, den Sanktionen Jahre standhalten zu können. Hussein betonte, sein Land werde in einem Kriege nicht allein stehen. Die Unterstützung in der arabischen Welt für den Irak habe zugenommen, sagte der irakische Präsident.